Den rettenden Einfall hatte der Kulturstaatsminister bei einem Besuch in Istanbul zu Ostern 2095. In der wunderbar restaurierten Hagia Sophia kam ihm die Erleuchtung. Seit über 600 Jahren haben die Türken diese ehemals christliche Kirche genutzt und instand gehalten. Das wäre doch das Modell für die großen deutschen Dome, die die Finanzkraft der sterbenden Kirchen schon lang überforderten. So gingen als erstes Versuchspaket in Form einer Dauerleihgabe der Kaiserdom zu Speyer, das Ulmer Münster, die Münchner Frauenkirche, der Bamberger Dom und der Kölner Dom an die islamische Glaubensgemeinschaft zur künftigen Nutzung als Moscheen. Im Gegenzug sicherte diese die denkmalschutzgerechte Erhaltung der Bauwerke zu. Nur die Kreuze durften demontiert bzw. übertüncht werden, sofern sie die religiösen Gefühle der Gläubigen verletzten. Das Modell hatte Erfolg, und so gingen in den folgenden Jahren auch die Dome zu Mainz und Worms, der Naumburger Dom, die Marienkirche in Lübeck und viele andere Kirchen in die Obhut der islamischen Glaubensgemeinschaft über. Ein leidiges Problem war immer wieder die Sprache gewesen. In einem wegweisenden Grundsatzurteil hatte das Bundesverfassungsgericht 2030 entschieden, es widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes, einen Bewerber mit Migrationshintergrund nicht zu berücksichtigen, weil seine Bewerbung sprachliche Mängel aufweise. Das nahm sehr viel Anspannung aus der Integrationsdebatte. Noch viel wichtiger aber war das Urteil zum Verfassungsrang der Muttersprache aus dem Jahre 2037. Zum Glück war es bei der vorangegangenen Richterwahl erstmals gelungen, je einen Kandidaten mit türkischem und arabischem Migrationshintergrund durchzubringen. Die Mehrheit im zuständigen ersten Senat war nämlich denkbar knapp gewesen. In den Leitsätzen zum Urteil legte die Senatsmehrheit fest, dass sich das Recht auf Schulunterricht in der Muttersprache aus dem absolut wirkenden Anspruch auf Achtung der Würde jedes Einzelnen aus Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes herleite. Dieses Recht sei dem Grunde nach unverfügbar und müsse eingelöst werden. Ausnahmen seien allenfalls zulässig, wenn es sich bei den Kindern mit fremder Muttersprache um eine verschwindend kleine Minderheit handle, so dass der fiskalische Aufwand unvertretbar hoch sei. In den meisten Städten könne davon aber gar keine Rede sein. Gerade im Kern der Ballungsgebiete überwiege die Zahl der Kinder mit türkischer und arabischer Muttersprache. Deren Menschenwürde werde ohne zwingenden Sachgrund beeinträchtigt, wenn sie auf Deutsch Rade brechen müssten, anstatt sich frei in der eigenen Muttersprache auszudrücken. Den Einwand der beklagten Landesregierung, Deutsch stelle das unerlässliche gemeinsame Kommunikationsmittel dar, ließ das Gericht nicht gelten. Das gemeinsame Kommunikationsmittel in der modernen Welt sei das Englische. Darauf habe der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Oettinger bereits 2006 zutreffend hingewiesen. In 80% der DAX-Konzerne sei Englisch schon seit Jahrzehnten offizielle Verkehrssprache. Es würde den Kindern mit türkischer und arabischer Muttersprache gar nichts nützen, sondern sei eine unnötige zusätzliche Diskriminierung, wenn sie nun neben ihrer Muttersprache und Englisch unbedingt auch noch Deutsch lernen müssten. Dieses Urteil leitete die größte Bildungsreform seit Abschaffung des Gymnasiums in die Wege. An die Stelle des verpflichtenden Deutschunterrichts trat der verpflichtende muttersprachliche Unterricht. Englisch blieb erste Fremdsprache. Soweit Schüler eine zweite Fremdsprache wählten, das kam immer seltener vor, standen Deutsch, Französisch, Türkisch und Arabisch gleichberechtigt zur Auswahl. Das Urteil führte schnell zu getrennten Schulen für Türken, Araber und Deutsche und beschleunigte die schon seit Jahrzehnten zu beobachtende Entmischung der Wohngebiete. Die Auswertung der Einschulungsstatistik ergab, dass 2045 noch 48%, 2075 lediglich 30% und 2105 gar nur noch 20% der Einschüler für den muttersprachlichen Unterricht das Fach Deutsch wählten. Im Bayerischen Wald und in der Uckermark lag der Anteil 2105 zwar immer noch bei 50%, in Hamburg, Frankfurt und Berlin aber nur bei rund 10%. Es versteht sich, dass in den jeweiligen Wohngebieten auch Polizei, Gerichte und alle Ämter vorwiegend muttersprachliches Personal einsetzten. Schließlich war es einem autochthonen Uckermärker genauso wenig zuzumuten, seine Belange bei der Polizei auf Türkisch vorzubringen, wie es für einen autochthonen Kreuzberger Türken zumutbar war, auf dem Einwohnermeldeamt Deutsch zu sprechen. Im Jahr 2100 konnte der kritische Historiker beim Blick in die Vergangenheit zufrieden registrieren, dass Deutschland seine demografischen Probleme vorbildlich und multikulturell korrekt gelöst hatte. Zwar war die Bundesrepublik im Lebensstandard weit hinter China zurückgefallen, auch Indien hatte Deutschland im Pro-Kopf-Einkommen überholt, aber man zeigte der Welt, dass sich die Probleme friedlich lösen ließen. Einige muslimische Feuerköpfe forderten jetzt eine neue Nationalflagge mit schwarzem Hintergrund, rotem Halbmond und goldenen Sternen. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber andererseits hatten sie das Recht dazu. Sie waren ja die demokratische Mehrheit. Und Deutschland blieb immerhin schwarz-rot-gold.